So, da bin ich wieder, Kinder. Was macht die Mama? Sie möchte, du sollst dich nicht überanstrengen. Schläfst du heute Nacht bei uns oder nicht? Nein, Michaeline, aber wenn du nach Haus gehst, nimm doch der Mama diese Kondolenzkarten mit. Du willst doch wieder gehen. Ich muss. Ach, diese schrecklichen Scherereien und Umstände. Na, das darf uns jetzt alles durchaus nicht verdrießen. Die Stunde fordert das Letzte von uns. Adieu, Papa. Leb wohl, mein Kind. Na, dich verdrießt's ja auch nicht. Du bist wohl die Nüchternste von uns allen. Nein, nein, nein, Michaeline, so meine ich das ja nicht. Du hast einen kühlen, gesunden Kopf, aber Lachmann, ihr Herz, das ist so warm wie irgendeins. Nein, nein, nein, nein, nein, jetzt bewähr dich aber auch, Kind. Jetzt müssen wir zeigen, wie weit wir Stich halten. Auf Wiedersehen, Papa. Adieu. Herr Lachmann, wir wollen die Lichter aufstecken. Warte mal die Pakete auf. Leid. Leid, Leid, Leid. Schmecken Sie, was in dem Wort liegt? Aber wenn erst das Große ins Leben tritt, hören Sie, dann ist alles Kleine wie weggefegt. Das Kleine trennt. Das Große, das eint, sehen Sie. Und der Tod ist immer das Große. Der Tod und die Liebe, ja, das fühlen wir dann. Und da wird man das Leiden groß. Aber was ist mir nicht alles gestorben im Leben? Warum bluten die Herzen und schlagen zugleich? Das kommt daher, Lachmann, weil sie lieben müssen. Ich habe das ja auch schon erfahren bereits. Und als Michaeline mich weckte die Nacht, da habe ich mich wohl recht erbärmlich gezeigt. Aber sehen Sie, ich hab's da gleich gewusst. Wie er dann so musste, so liegen bleiben. Es waren die bittersten Stunden für mich. Gott, Lachmann, da habe ich mich selber nicht wiedererkannt. Hören Sie, da habe ich so bitter gehadert. Ich habe gehöhnt und gewütet gegen Gott. Sehen Sie, so war ich. So habe ich mich aufgebäumt. Bis ich ihn dann hier hatte, da kehrte die Besinnung erst zurück. So was will einem erst gar nicht in den Kopf. Aber nun sitzt es. Nun lebt man schon wieder damit. Nun ist er schon bald 2 Tage dahin. Ja, sehen Sie, es hat mich ja angepackt. Das ist auch kein Wunder, hören Sie mal an. Ich meine, da schlägt man sich mit kleinen Sachen rum. Nimmt zu mehr Weise wie wichtig, man macht sich Sorgen, man ächzt, man klagt. Und dann kommt das mit einem Mal, wie so ein Adler, der in die Spatzen fährt. Hören Sie, da heißt Posto gefasst. Aber sehen Sie, was nun etwa noch vor mir liegt. Da kann mich nichts freuen, da kann mich nichts schrecken, da gibt's keine Drohung mehr für mich.